Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 45. Stimmt das überhaupt? Ja, das müsste eigentlich stimmen, Rio. Okay, hi Mo. Hi Rio. Yeah. Viel Material heute, ne? Ja, und hier, erstmal am Montag. Montag, 18 Uhr. Ist ja Wahnsinn. Ich bin ganz außer mir. Ich weiß gar nicht. Irgendwie bin ich hier gar nicht so beim Podcast und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Echt? Ja. Das ist die falsche Zeit. Ich habe das noch nicht im Kopf, so. Ja. Ah, gut, okay, 18 Uhr, Montagsabend, ich weiß nicht. Also ich find's gut. Ja, ich bin noch nicht so warum? Wir haben schon die ersten Meldungen für die neue Woche. Mhm. Ja, stimmt. Aber so, naja, gut, okay, von mir aus. Wir können auch. Wir orakeln ja sowieso die ganze Zeit über, oder? Wir orakeln ja, und spekulieren und zum Beispiel, wann jetzt das Gingerbread Update fürs Galaxy Tab im Rest von Europa nach Italien. Morgen, mit Sicherheit morgen. Also es soll im Mai noch verfügbar sein, ne? Gingerbread Update fürs Galaxy Tab, fürs Original Galaxy Tab 7 Zoll. Kam ja in Italien schon raus. Leider ist die manuelle, das manuelle Flashen von dem Galaxy Tab dermaßen unglaublich umständlich und kompliziert und verworren und durcheinander und man braucht Zusatzsoftware für Windows, dass ich sage, nee, also das mache ich nicht. Da warte ich tatsächlich über ein Update von Samsung Direct und das ist schon schlimm genug, habe ja schon gesagt, ja, gehe ich ins Geschäft, lass da drauf machen, weil ich die Key-Software nicht bei mir installieren will. Ja, und auch nicht kann, ja, auf dem Laptop und so. Höchstens auf dem Großcomputer und das mag schon. Ja, ich meine, es ist schon eine Frechheit, dass man gezwungen wird, für ein Update eine Software zu verwenden, die nur auf einem Betriebssystem läuft. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Oder ich weiß nicht, gibt es auch noch eine zweite Variante? Oder geht's nur unter Windows? Ich glaube, es soll noch irgendwann unter Mac gehen. Ich glaube, es geht noch nicht, aber es soll eine Version kommen. Da sind ja alle zufrieden, ne? Außer die Leute, die ein richtiges Betriebssystem benutzen, Linux, die sind dann nicht zufrieden. Ja, gut. Da habe ich später noch in meinem letzten Bericht, da habe ich auch noch was genau zu diesem Thema. Naja, okay. Da wirst du noch ganz schön staunen, du. Okay, dann bin ich mal gespannt. Oh, ja, also, ne, Gingerbread Update, auf jeden Fall ist es schon mal gemacht. Es ist verfügbar, es gibt's. Es wird funktionieren, irgendwann mal auf einem Tablet in Resteuropa, ne? Weil ich finde es immer lustig, dass es in Italien zuerst kam. Ne? Warum Italien? Ne? Also Samsung hat ja bestimmt auch wie die anderen großen Firmen da einzelne Ableger und scheinbar hat Italien da. Ja, vielleicht hat Berlusconi irgendwie eins zu Hause und hat ein bisschen seine Beziehungen spielen lassen. Hey, erwähnt doch den Namen nicht, wird hier der Netcast in Italien noch gesperrt, dann können wir nicht mehr senden. In Gottes Willen, nein, das wollen wir natürlich ja, nicht. Ne? Das wollen wir natürlich nicht. Ja, aufpassen. Also. Okay. Jetzt hast du das gesagt, jetzt muss ich dem Berlusconi wieder so ein nettes Mädel rüberschicken, Mensch. Der kann sich doch glücklich schätzen, ein Samsung zu haben, oder? Genau, wer braucht das schon, wenn man einen Samsung Galaxy Tab hat? Ne? Nein! Ja, wieso? Also, da kann man seine Geschäfte mit entsprechenden Apps erledigen. Naja. Von PayPal-App bis. Ist egal, jetzt geht es zu weit. Ja, jetzt geht. Ja, wirklich. Ja. Nein, Update auf jeden Fall noch im diesen Monat. Ach, Apps, wer will schon Apps? Wer will überhaupt schon. Was ich wirklich will, ist Packle für Android. Ja. Bitte was? Packle für Android. Packle? Ja. Was ist Packle? Du kennst Packle nicht? Jetzt geh, jetzt nimm das Headset ab, geh hinten ins Zimmer, stell dich in die Ecke und flennen ein bisschen. Ja? Das kann doch nicht sein, du kennst Packle nicht. Ist ein geniales Spiel, ja? Kommt von PC, gibt's aber auch mittlerweile für alle möglichen Plattformen, unter anderem, ja, natürlich auch, klar, sag's, ne? Sag's für was, ja? Ne, ich sag's nicht. Und auf jeden Fall gibt es Packle schon relativ lange und es ist das genialste, süchtigsmachendste Spiel, das ich jemals gesehen habe. Das ist fantastisch. Simples Prinzip, geniales Gameplay, Wahnsinn. Und das soll jetzt auch bald für Android kommen. Der Entwickler Popcom oder ne, Popcom? Ne, Quatsch, nicht Popcom. Popcorn? Nein. Nee, PopCap. Ja, PopCap, genau, PopCap, ja. der hat die Ankündigung so durch die Blume gemacht, indem er gesagt hat, dass bald auf Android auch Einhörner und Regenbogen zu sehen sein werden. Ja, und Einhörner und Regenbogen ist das Markenzeichen von diesem Packel. Ja, und da freue ich mich schon tierisch drauf. Ich weiß nicht, warum die zuerst diese anderen Spiele rausgebracht haben. Plants and Zombies kommt auch von dieser Firma. Und das fand ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht so gut. Und Packel war auch wesentlich erfolgreicher. Keine Ahnung, warum die das jetzt nicht gleich als erstes portiert haben. Naja, die werden es besser wissen, warum. Und naja, auf jeden Fall, wenn das Spiel rauskommt, ist mir egal, was das Ding kostet. Ja, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, ich kauf's. Mir egal. Das Spiel muss ich haben. Das ist so bei mir so ein Killer-Titel, ja. Das brauche ich unbedingt. Ja. Ja, solange es nicht von der Firma Schimpanztech ist. Schimpanztech, ach ja, ja. Schimpanztech, okay. Ja. Leute, merkt euch mal dann den Namen noch. Schimpanztech, das wird noch erwähnt werden, ja. Genau. Android hat, beziehungsweise Google hat auf der Google I.O. noch etwas vorgestellt. Ja, es sind immer noch Nachwehen, ja, die da kommen. Ja, es kam halt so viel. Das haben wir letzte Woche komplett vergessen irgendwie. Und zwar ist es das Open Accessories Programm. Oh ja. Ah, und das ist nämlich ganz fantastisch. Das werden vielleicht die ein oder anderen Hardwarehersteller gar nicht lustig finden, aber mit diesem Open Accessories, das ist eine API und ein Hardware-Teil sozusagen. Und damit ist es möglich, einfach Zubehör für Android-Geräte, alle möglichen Sachen als Zubehör für Android-Geräte herzustellen, sei es jetzt Steuerungsmodule oder einfach nur, was weiß ich, Zubehör für das Gerät allgemein. Oder auch kompliziertere Sachen, um zum Beispiel mit Kreditkarte zu zahlen, dass man ein Lesegerät hat und man zieht die Kreditkarte durch und so weiter und so weiter. Das alles wird ermöglicht durch so eine API, eine Hardware-Schnittstelle, die dokumentiert ist. Und damit kann man dann eben was machen. Und das Besondere ist, normalerweise ist es so, ich weiß nicht, ob das vielleicht allgemein gar nicht so bekannt ist, also als Hersteller kann man jetzt nicht einfach hingehen und kann irgendwie so ein Hardware-Zusatzteil produzieren. Da braucht man eine Lizenz dazu. Und die muss man kaufen, das kostet jede Menge. Und hier dieses Open Accessories, ja, die legen alles offen, ja, so wie man es schon eigentlich schon fast bei Google mit Android gewohnt ist, legen fast alles offen. Und dann können die Leute einfach so anfangen zu entwickeln und fertig. Das ist unglaublich. Das ist ein absolutes Novum. Das gab es bisher noch nicht. Jedenfalls nicht in kommerziell erfolgreichen Produkten. Und da können wir noch jetzt gespannt sein, was da kommt. Möglicherweise ist der Hintergrund aber gar nicht so nobel, wie wir jetzt vielleicht denken. Das hört sich jetzt an, oh ja, Google legt die Schnittstellen offen. Wahnsinn, ja. Aber vielleicht liegt da noch was anderes dahinter. Und zwar, ich möchte gern Zubehör für mein Android-Handy. Und es gibt so gut wie kein Zubehör. Außer ein paar Display-Schutzfolien und vielleicht nochmal eine Tasche. Ja, gibt's kaum was. Die Originalhersteller bieten für ihre Geräte vielleicht auch mal ein Headset zusätzlich noch an, das man noch nachkaufen kann. Oder eben so eine Docking Station. Aber das war's dann auch schon. Das, was ich übrigens wirklich gern hätte, so ein Gerät, wo man so ein Lautsprecher, ja, ein guter Lautsprecher, ja, wo man sein Handy reinstellen kann, ja, und dann eben bedienen kann mit Tasten an dem Gerät. Also ich kann dir ein paar hundert Modelle davon sagen, ja, für ein anderes Smartphone, ja. Aber die Hersteller scheinen es offenbar trotz den höheren Verkaufszahlen nicht für nötig zu halten, Zubehör herzustellen für Android-Geräte. So, und jetzt kommt eben Google daher und sagt, okay, möglicherweise ist das ein Problem für die Leute, und da haben die auch verdammt recht, ja. Wir legen jetzt die Hardware-Schnittstellen offen. So, und dann kann jeder Hersteller von China Deutschland, überall, ja, können jetzt die Hardware-Hersteller einfach so diese API aufschnappen und Hardware produzieren, ohne Lizenzen, ohne Kosten und fertig. Und wenn sie das jetzt nicht machen, das wäre schon sehr unwahrscheinlich. Also ich denke, dass sie den nächsten eineinhalb Jahren, solange wird es sicherlich dauern, wir eine Flut von Zubehör jetzt finden werden. Ja. Und wenn die Hersteller in Europa eben denken, sie müssten nichts für Android-Handys herstellen, ich importiere auch gerne aus China. Kein Problem. Zu diesem Thema kann ich noch was dazu steuern. Und zwar bin ich gerade am Rumschauen für Autoradios, die ich gerne einbauen würde. Und die haben alle so schöne Schnittstellen zu einem ganz bestimmten Gerät, aber nicht zu Android. Und das nervt richtig ab. Yep, genau. Das nervt so ab, das kann man sich gar nicht vorstellen. Genau. Die Hardwarehersteller pennen da immer wieder ein bisschen. Ne? Überall steht immer nur für dieses eine oder für diese zwei Geräte. Und das nervt. Also ich sehe es auch nicht ein. Also ich werde irgendwie irgendwelche Lautsprecher reinbasteln und direkt ans Handy anschließen, weil mir wird es zu blöd. Ja. Nee, ich werde auch nichts kaufen, das sage ich ganz klar. Aus Prinzip, bei dem nicht Android draufsteht. Einige dieser Geräte, wo ich erwähnt habe, die könnte man nehmen, wenn man das Handy zum Beispiel nebendran liegt und dann eben den 3,5 Zoll Klinkenstecker reinsteckt. Aber das ist nicht das Sinn der Sache. Ich möchte einen Dock haben, da stelle ich das Handy rein, ja, und dann muss es funktionieren. Und ich werde auch nichts kaufen, wenn da nicht explizit draufsteht für Android. Ja, weil das sehe ich nicht ein. Ja? Ich meine, wie gesagt, man kann viele Sachen benutzen, die für andere Telefone sind, aber das sehe ich prinzipiell nicht ein. Ja? Ich habe ein Android und dann möchte ich auch gerne bitte das Zubehör offiziell für Android haben. Ja? So. Okay, also Android Open Accessories, da können wir noch auf einiges gespannt sein davon. Das wird sicherlich sehr interessant. Ja? Ah, ja, und wir haben mal wieder was. Was ganz neu ist, das haben wir noch nie in der Sendung erwähnt. Das ist Sicherheitsprobleme bei Android. Angebliche Sicherheitsprobleme bei Android. Und es kommt drauf an, was man unter Sicherheitsproblemen versteht. Ja, ja, diese Art von Sicherheitsprobleme, die da angesprochen werden, da ist ja nicht nur Android betroffen, sondern bei diesen Sicherheitsproblemen sind eigentlich alles was es gibt, betroffen. Genau. Aber es lässt sich halt besser vermarkten, wenn das ein Gerät betrifft, das von Google ist, ja. So, oh, Google hier, ja, und wieder ein Sicherheitsproblem und bla bla. Ja, ne? Also da freut sich ja schon. Ich verspreche dir ein sicheres Internet, ehrlich. Ja. Mhm. Yeah. Überhaupt kein Thema. Du musst sämtlichen Strom ausschalten bei dir zu Hause und schalte dein Handy ab und dann hast du ein sicheres Internet. Ja, genau, richtig. Ich mache ein bisschen Sicherung raus, so die Akkus raus aus den Geräten und dann kann ich auch nicht mehr verfolgt werden, ja. Keine geheime Schaltung, die das Gerät einschaltet, obwohl ich das ja ausgeschaltet habe. Es sei denn, es kommt der Bundesnachrichtendienst mit einem Gehirnscanner. Oh dann ja, mies, da auch das mache ich dann. Da habe ich auch schon eine Lösung. Ich habe genug Alufolie, die kann ich mir im Kopf wickeln dann. Ja. Achso, ja, dann hast du vielleicht. Und ja, gut, die Technik geht ja weiter, dann schafft man das auch noch. Ja, genau. Nein, also Schatz beiseite, es ist tatsächlich was aufgetaucht, ja, und zwar ist das Problem, dass verschiedene Dienste, die am Android-Handy eingebaut sind, wie gesagt, nicht nur, also eigentlich überall so, Tokens verschickt und verschlüsselt, nicht das Login, wie es immer falsch in Foren dargestellt wird, wird nicht in Klartext oder so verschickt, aber das Token dafür, und daraus könnte man theoretisch, ja, auf Rückschlüsse auf das Passwort ziehen. Ja, es ist bisher noch nicht gelungen, hat bis jetzt noch niemand geschafft, das zu tun, aber der Presse scheint das, oder was heißt der Presse, ich weiß nicht, wer das aufgebracht hat, vielleicht ein paar Apple-Blocks wieder, ja, die sind immer so ganz schnell, wenn es bei Android-Sicherheitslücken geht, ich weiß gar nicht, warum die sich über die Sicherheit von Android so sorgen, finde ich sehr nett, vielen Dank, dass ihr immer die Sicherheitsprobleme aufdeckt bei Android, danke, dann brauchen wir weniger zu tun. ja, auf jeden Fall soll werden die Tokens dann nicht verschlüsselt übertragen. Das hat bei den Kontakten, war das der Fall, beim Kalender und bei Picasa. Bei Picasa soll es sogar noch sein, bei Kalender und Kontakten ist es schon behoben worden von Google. Serverseitig, die mussten also keine Updates auf die Geräte spielen. Tja, was soll man jetzt dazu sagen? Gut, sollte man kurz anschneiden für die Leute, die vielleicht nicht ganz so firm sind, was ein Token ist. Ja. um mal ein bisschen zu verstehen, was es hier eigentlich geht, weil ein Token, erklärst du kannst es besser. Nö, ich kann das überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na, egal. Ein Token ist also nicht die Übermittlung eines Passwortes oder irgendwelchen, sag ich mal, Zugangs-Klartextdaten, sondern ein Token ist ein errechneter Wert, ja, der zwischen dem Server und dem eigenen Gerät ausgehandelt wurde, um halt eben das eigentliche Login zu verschleiern. Also genau. Es ist eigentlich ein errechneter Wert, der eine Differenz bildet. Man kann dadurch eigentlich nur sehr, sehr schwer den eigentlichen Text rückrechnen. Also man braucht da schon richtige Rechenleistung für sowas. Ja, und der Token ist auch nicht generell immer gültig. Ja, der ändert sich von Zeit zu Zeit. Das ist sozusagen wie eine Kurzform. Ja, also du hast einen Namen, ja, der ist, was ist, 30 Vornamen lang. Jetzt will ja derjenige nicht immer 30 Vornamen sagen, ja, und dann tut man sich einigen, okay, heute sage ich jetzt nur mal Mo, ja, statt deine 30 Vornamen, ja. Und dann ist es halt für den Tag, ist es dann halt zum Beispiel Mo. So, und jetzt wird das Mo übertragen, ja, und jetzt könnte man das, wenn man, und das ist auch noch eine Voraussetzung, in einem ungesicherten Netzwerk, das betrifft also WLAN, wenn also darüber dann dein dieses Handle, dieses Token verschickt wird, ja, Mo, dann könnte jemand, der das mitliest, dieses Token theoretisch abgreifen, ja, und könnte dann mit diesem Token ebenfalls zum Server Kontakt aufnehmen, ja. Dazu braucht man natürlich noch ein paar andere Daten, so einfach ist es nicht, das hört sich alles so einfach an, das ist aber überhaupt nicht so einfach, deswegen ist es noch nicht gemacht worden, ist noch nicht gelungen. Es ist also nur eine theoretische Bedrohung. Und dann sagen hier, okay, Mo, zack, und dann kommt er rein. Ähnlich ist es wie mit dem Cookie auf der Festplatte im Browser. Ja, hat jemand dieses Cookie, kann er auch dann sich zum Beispiel einloggen, ja, oder eben eine aktive Sitzung benutzen. Es ist aber so, dass dieses, anders als beim Cookie, dass die gelten manchmal sehr lange, dieses Token halt eben nur eine sehr begrenzte Lebensdauer hat und dann wird wieder ein neues Token ausgehandelt, ja, und dann muss der natürlich wieder Zugriff haben auf dieses neue Token. Gut, also es ist eine theoretische Sache, es ist ein theoretischer Angriff. Es ist noch nicht passiert, aber man macht einen riesen Trara drum. Google hat auch das schon jetzt gefixt, weil die haben anscheinend gar keine Lust mehr zu sagen, hier, was wollt ihr eigentlich? Das ist doch kein Sicherheitsrisiko, das ist ganz normal und es ist auch ganz normal. Leute, unglaublich. Das ist was, wenn ihr mit dem Laptop in einem ungesicherten Netzwerk über WLAN euch verbindet, dann seid ihr geliefert. Das ist unglaublich. Da fehlen mir die Worte. Also ich meine, man muss vielleicht zum allgemeinen Verständnis. Millionen von Deutschen, ja, von Deutschen benutzen nach wie vor Pop 3. Pop 3 ist das Abholen von E-Mails von E-Mail-Servern. Ja. Im Normalfall ist Pop 3 unverschlüsselt. Genau. Das heißt, ich kann alle Mails im Klartext lesen. Genau. Ich brauche nicht einmal ein Passwort zu knacken. Ihr müsst das mal richtig jetzt hier mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann bei einem POP3-Account mit einem sogenannten Sniffer-Programm die ganzen Pakete mitlesen und kann jede Silbe lesen. Genau. Es sei denn, man verwendet, es gibt auch modernere Geschichten oder viele Server bieten es an, SecurePop. Aber das können viele nicht, weil denen das zu kompliziert ist, benutzen sie es nicht. Das heißt, geht ihr hin und verwendet meinetwegen im Android-Handy irgendeine E-Mail-Adresse von irgendeinem Anbieter, dann ist der Standard POP 3 unverschlüsselt. Ja. Und zusätzlich gilt das auch für Webübertragung. Alles, was ihr im Web seht, was nicht mit HTTPS übertragen wird, sondern nur mit HTTP://, ist im Klartext lesbar, wenn ihr über ein ungesichertes Netzwerk geht. Und das ist absolut fahrlässig, über ein ungesichertes Netzwerk zu gehen. Ich weiß, dass es Hotspots gibt, die halt ohne Passwort, also wo man sich ohne Passwort einloggen kann. Da wird aber explizit empfohlen, auf jeden Fall einen VPN-Tunnel zu benutzen. Sonst habt ihr ein Problem. eure Daten ja, sind viele, viele machen das ja absichtlich. Also die haben ihren Computer, machen ein Sniffing-Programm drauf, wie gesagt, um solche Pakete halt eben zu lesen und machen ihr Netzwerk auf. Absichtlich. Ja. Und wenn man dann reingeht, auch huch, das ist ja schön, da gibt es ja ein freies Netzwerk, dann können die alles mitlesen. Ja, genau, richtig. Man verbindet sich quasi mit dem freien Netzwerk und die locken dann alles, was über dieses freie Netzwerk geht. Und dann haben die alles. Also nicht über freie Netzwerke gehen, das ist ganz klar. WPA2 ist heutzutage Minimum. Und ja gut, es ist nicht Minimum, sondern es ist das, was man nehmen soll. Ja. Standard. Standard, genau. Das ist noch sicher, wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre sicher sein, aber das nächste Protokoll steht schon in den Kinderschuhen. Also WEP könnt ihr vergessen. Ja, da könnt ihr es gleich offen lassen, das Netzwerk. Auf keinen Fall. Zwei Minuten dauert ein WEP-Netzwerk heutzutage zu knacken. Genau, 2 Minuten, Kiddy ohne Vorahnung, knacken euch das Netzwerk mit einem wunderschönen Programm, das man überall runterladen kann. Leute, macht's nicht. WPA, okay, ist schon besser, aber WPA 2 ist auf jeden Fall zu empfehlen. WPA ist auch schon mal geknackt worden, ist aber wesentlich aufwendiger. Aber WPA 2 ist das, was ihr nehmen solltet. Dann müsst ihr euch hier nur begrenzt Gedanken machen, ja, über diese Kontakt- und Kalender-Token, die da verschickt werden, beziehungsweise ihr müsst euch respektive überhaupt keine Gedanken machen. Ja. Auf jeden Fall solltet ihr allerdings darauf achten oder wissen, dass das kein Sicherheitsproblem ist von eurem Android-Handy. Überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn ihr mit eurem Laptop irgendwo surft, dann da nehmen die Programme überhaupt keine Rücksicht mehr drauf. Ja, da wird sehr, sehr viel, auch im Klartext, auch echte Passwörter übertragen und da müsst ihr sicher sein, dass eben ihr in einer gesicherten Verbindung seid, gesicherten WLAN-Verbindung. So. Und gleich vorneweg, die Funkverbindung zu den Funktürmen, also 3G-Netzwerke, UMTS, ist auch verschlüsselt. Ich weiß, die ist schon mal, die kann man knacken, die ist aber verschlüsselt. Und es ist sehr, sehr umständlich und da könnt ihr sicher sein, dass zumindest keine kleinen Script-Kiddies euch hier einfach da mit Leichtigkeit eure Daten klauen könnt, wenn ihr sie über 3G-Netzwerke überträgt. Also, Leute, lasst euch bitte nicht verrückt machen. Der Mo hat sich auch nicht verrückt machen lassen, ja, und hat was super Schönes gemacht. Er gibt euch nämlich mal einen Überblick über weitere Sicherheitsprobleme, ja, Skandal. Die noch viel schlimmer sind. Ja, die viel, viel schlimmer sind. Nicht lösbar bei Android-Handys, ja, unglaublich, dass die Hersteller da noch nicht drauf reagiert haben. Ein Skandal hat der Mo aufgedeckt, ja, und hat das in einer Sendung vorbereitet, weil das ist zu emotional, das können wir jetzt so nicht rüberbringen und das können wir jetzt mal abspielen, dass ihr davon mal hört, was da los ist. Skandal, sag ich nur. The most special. Der nicht ganz so ernst gemeinte Beitrag. Heute haben wir das Thema Sicherheitslücken bei Android-Telefonen. Die Firma Schimpanztech hat einige Sicherheitslücken offengelegt, die so massiv sind, dass ich die hier mal ansprechen möchte. Zuerst das Display. Das Display ermöglicht das Sehen der Daten. Durch das Sehen der Daten ist natürlich eine Abschrift möglich und der Datenschutz bzw. die Datensicherheit ist dann nicht mehr gewährleistet. Die zweite Sicherheitslücke, die gefunden wurde, ist der Lautsprecher. Der Lautsprecher gibt Töne, Laute und Inhalte des Gerätes wieder, was zur Folge hat, dass auch hier der Datenschutz und die Datensicherheit versagt. Das dritte Problem, was gefunden wurde, ist die Hardware-Tastatur. Durch das sogenannte Skimming ist es möglich, auf die Hardware-Tastatur einen Aufsatz drauf zu machen, der die Daten abgreift und somit dem entsprechenden Datendieb zur Verfügung stehen. Wer keine Hardware-Tastatur hat, sollte schauen, ob nicht irgendwo eine kleine Kamera versteckt ist, die Eingaben vom Display ablesen. Die Firma Schimpanztech hat einige Lösungsvorschläge, wie man sich behelfen kann. Der erste ist natürlich der Kauf der Applikation von Schimpanztech. Diese Applikation kostet im Market 8.652,24 € pro Jahr und verdunkelt das Display, macht die Audiofunktion vollkommen unbrauchbar und ermöglicht keine Eingaben mehr über die Tastatur. Die zweiten Möglichkeiten, die fairerweise von der Firma offengelegt wurden, die wenig Geld kosten, ist einmal eine schwarze Folie, die auf das Display geklebt wird, dann eine Nadel, mit der man die Audiolautsprecher zersticht, und drittens eine kleine Spachtel, mit der man die Tastatur entfernt. Ja, für alle Sparfüchse unter euch hoffe ich, ich konnte helfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. The most special. Ja, so viel die Sicherheitsskandale, ja, vom ja, also wenn ihr Sarkasmus findet, dann ja, könnt ihr es behalten. Nein. Ja, damit will ich eigentlich auch eine ernsthafte Aussage treffen, und zwar ganz einfach die, alles könnte eine Sicherheitslücke sein, man muss bloß weit genug ausholen. Genau, und es werden Sicherheitslücken oft von Firmen aufgedeckt, die damit Geld machen, die Sicherheitslücken zu stopfen, und da wäre ich schon sowas sehr skeptisch darüber. Ja, genau. Man kann sich ja auch 8.623,50 €, ich weiß gar nicht, was das war, pro Jahr, genau. Also wohl bemerkt pro Jahr. Ja, wenn dann meine Daten sicher sind. Also ich meine, dann kann ich immerhin meine Tweets, die ich rausschicke, ja, kann ich dann immerhin sichern. Ja, ich meine, die sind zwar dann auf Twitter offiziell, aber trotzdem ist dafür keiner wissen, dass ich die mit dem Handy schreibe. Okay. Also eins, ich möchte mal jetzt kurz noch dazufügen. Also Software, die Schädlinge entfernt, auf dem Windows-PC zum Beispiel, kann durchaus Sinn machen bei Leuten, die nicht so genau wissen, ja, was sie tun beim Runterladen. Macht also manchmal schon ein bisschen Sinn. Beim Android-Telefon, glaube ich, sind wir noch lang nicht so weit, dass wir so viel Angst haben müssen, so eine Software einsetzen zu müssen. Genau. Grundsätzlich ist es beim Gerät, welches sehr intensiv eingesetzt wird und das sehr weit verbreitet ist, wie der Windows-PC zum Beispiel, und auch schon sehr lange verbreitet ist, uns da tausende von Viren gibt. Ja, da kann man schon hingehen und sagen, gut, ich mache mir vielleicht eine kostenlose oder eine günstige Software drauf. Ja. Aber beim Android-Telefon halte ich es noch nicht für sinnvoll. Genau. Ich möchte auch bemerken, unter Windows, ich habe auch eine Windows-Partition, nur so für die Allgemeinheit, und ich brauche so eine Software eigentlich nicht. Ich habe zwar ein kostenloses Programm drauf, aber bis jetzt hatte ich noch nie einen Treffer, weil ich einfach genau gucke, was ich runterlade und welche Seiten ich, sag ich mal, besuche oder aufmache oder wie man es nennen will. Genau. Und einfach mit ein bisschen Vorsicht und Bedachtheit dran gehe. Genau. Wie zum Beispiel auch, wie immer umstritten, das Nichtrouten meines Handys. Ja, genau. Was übrigens jetzt auch für viele in den USA massive Folgen hat. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Rio. Was denn? Aber in den USA, der Movie-Dienst ist ja gestartet von Google über ein Market. Ja. Und man kann da Filme downloaden und gucken. Und in den USA ist das Ganze schon kräftig am Laufen. Nur manche gucken halt eben nicht in die Röhre. Ich wollte sagen, in die Röhre gucken, aber in dem Fall nicht in die Röhre. Und zwar die Leute, die ihr Handy geroutet haben. Geroutete Handys funktionieren nicht. Die kriegen eine entsprechende Meldung, dass es halt eben bei Root nicht möglich ist, diese Filminhalte zu sehen. Ah gut, das war abzusehen. Das gab es früher schon mal ganz am Anfang von Android, gab es ja schon mal das Problem, dass geroutete Handys gar nicht auf den Market zugreifen konnten. Also keine Paid-Apps, Apps, die ihr gegen Geld kaufen könnt, ja, dass die überhaupt gar nicht funktioniert haben mit gerouteten Handys. Und dann wurde das nochmal korrigiert, ja. Aber ich kann euch versprechen, das wird nicht passieren bei den Filmen, ja, und eventuell auch beim Music-Dienst. Dann werden wir mal zeigen, wie das dann noch geht, wenn sich das weiterentwickelt mit Music Streaming. Weil dass die Firmen, die Zulieferer, das heißt die Filmindustrie, nicht zulassen wird. Weil wenn ihr ein geroutetes Handy habt, dann könntet ihr rein theoretisch natürlich die Videos mit per Programm quasi crappen, und das wollen die nicht, ja, also wenn ihr die runter lädt oder abgreift, ja, von dem Stream, das wollen die nicht. Und wenn das Google nicht machen würde, dann würde es auch überhaupt gar keinen Filmdienst geben. Da dürfte Google nicht einen einzigen Film streamen. Ja. Deswegen, genau, das wollte ich auch sagen. Genau. Das ist einfach Pflichtstoff, was Google genau machen muss, um mit der Filmindustrie ins Geschäft zu kommen. Genau. Weil, ist ganz klar, wenn die Leute dann routen und anfangen, die Sachen im Hintergrund zu cracken und dann zu verteilen, was weiß ich alles, da Google ist es wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, aber der Filmindustrie. Ja. Und wir können ja nur Dienste in der mit diesen Angeboten erwarten, wenn die Industrie entsprechend mitmacht. Ja. Und insofern sage ich, okay. Also ich will nicht die Filmindustrie in Schutz nehmen, ja. Ich finde das lächerlich natürlich, muss ich sagen, dass es die Filmindustrie so verlangt. Weil, ja klar, wenn man, also ich meine, wenn man ein Video kopieren will, dann nimmt man auch garantiert das mit der Auflösung vom Handy, statt sich das dann auf dem Computer anzugucken, wo es sowieso mehr Programme gibt und bessere Programme gibt und die Auflösung höher ist, für das Ding zu klauen, ja. Und dann nehme ich mir so ein Daumenkino auf dem Handy vor Auflösung. Ja klar, ne? Logisch. Gut gemacht, Filmindustrie. 6 Sätzen, weiteres Thema. Naja, okay. Naja, habe ich ja auch noch ein Thema, was sehr ähnlich ist. Und du weißt es ja schon. Ja. Und ja, da gibt es den einen oder anderen Punkt, wo ich Verständnis habe und aber auch den einen oder anderen Punkt, wo ich kein Verständnis habe. Wollen wir schon übrigens von Google und rechtlichen Sachen sprechen. Google rüstet sich jetzt schon mal für den Patentkrieg. Ja, klar. Es ist so, es ist nicht gern gehört, ja, denke ich mal. Aber es ist so, es ist eine Reaktion, die ist durchaus verständlich. Google wird ja von allen möglichen Firmen momentan attackiert, ja. Sei es jetzt Oracle, Microsoft, auch andere Firmen drohen damit zu klagen. Apple hat, glaube ich, auch schon etliche Klagen, allerdings nicht gegen Google, sondern allgemein gegen Hersteller von Android-Handys. Ja, ich glaube auch Motorola ist damit im Boot, die attackiert wurden. Jedenfalls wird Android und Firmen, die mit Android zu tun haben, geradezu überschüttet mit Patentklagen. Nicht, dass das etwa was Neues werden, die anderen mit Windows Phone 7 und iPhone und so, die kriegen auch alle ihren Fett weg, die werden auch alle mit Klagen überzogen. Ja, ist ja normal. Auch die haben vielleicht Patente geklaut, ja, das muss ich dann entscheiden vor Gericht. Aber man braucht natürlich eine Basis, um sich zu verteidigen. Und Google ist jetzt auf Pirsch und holt sich so viel Patente wie möglich ins Boot. Und zwar beispielsweise Moment. Ach, jetzt bin ich hier verrutscht. Ja. Also die haben sich das Nortel-Patentportfolio geholt und jetzt holen sie sich für 4,9 Millionen auch das Patentportfolio von Modus Phone, von Modu Phone. Ja. Das ist ein Start-up aus Israel und die haben auch ein paar interessante Sachen gemacht. Es wird nicht weiter spezifiziert, ja. Aber die haben auch sogenannte Jackets produziert, ja, in die man das Handy reintun kann oder ans Handy dran machen kann, ja. Und die werden also jetzt gekauft worden von Google, damit das Patentportfolio erweitert wird. Das ist nicht das Letzte, das kann ich euch versprechen. Die Kriegskassen sind gefüllt bei Google und die haben jetzt keine Lust mehr. Und ich glaube, jetzt schlagen die zurück. Das gilt übrigens auch, was mit Android jetzt nicht viel zu tun hat, für das VP8, also für dieses WebM-Protokoll, das Videoprotokoll, das freie, offene. Bull, yay. Genau, yay. Sorry, musste ich loswerden. Ja, genau, weil auch da kommt so ein Verein, so ein Konsortium, wie die MPEG LA und will dann Google mit Patenten bedrohen und das freie Format verhindern. Und auch da hat Google jetzt vorgesorgt und auch dagegen geschossen und sammelt jetzt seinerseits Patente, die eingereicht werden können, um eben eine Klage gegen die MPEG LA und deren Mitglieder zu machen. Denn offenbar scheinen MPEG-Standard auch Patente zu verletzen, die wiederum eventuell im Besitz von Google sich befindet. Also, wie es immer so schön heißt, ja, wer Wind sät, wird den Sturm ernten. Und ja, Google hat die Schnauze jetzt offenbar voll, um es mal salopp zu sagen. Ich bin froh, wenn der Moloch Google durchdreht, dass ich nicht auf der Gegenseite bin. Ja. Da möchte ich nicht sein. Ja. Also man darf nicht vergessen, wie mächtig Google ist. Also die können dir nicht wirklich riesengroße Firmen einfach kaufen. Ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn morgen, ich spekuliere jetzt nur, hebe ich jetzt hier in die Luft, wenn morgen die Meldung kommt, Google übernimmt Oracle, lache ich mich tot. Nein, das werden sie nicht schaffen. Oracle. Das werden sie nicht, aber es wäre rein theoretisch möglich. Mhm. Naja. Den Java-Erfinder haben sie ja schon. Also moralisch haben die ja den Patentstreit sowieso schon gewonnen, ja. Der Mann, der Java erfunden hat, der ist jetzt bei Google. Aber keiner weiß so genau, was er tut. Also ja, genau. Wahrscheinlich ist er wirklich nur da, um Oracle zu ärgern. Ja, das spielt ja gar keine Rolle. Das Hauptsache er ist bei Google, ja. Und jetzt hat zwar Oracle vielleicht das Patent für Java, aber der Erfinder, ja, der ja wirkliche, sagen wir mal, Autor von Java, ja, Autor kann man jetzt zwar nicht sagen, aber der Erfinder von Java, ja, der ist bei Google. Also moralisch hat Google da schon gewonnen. Ne? Ja, gut, ich meine, Google hat sowieso gewonnen, weil durch diese Negativ-Publicity, was sie sich selbst verschafft haben, Oracle, ist Java momentan am Sterben. Also kein freier Programmierer will mehr Java benutzen. Also die haben alle einen Kanal voll. Ja, das kann man vorstellen. Also viele, die auch richtig große Projekte unter Java gemacht haben, haben diese eingestellt und umgestellt. Ja, und gehen jetzt auf andere Systeme. Also ja, man merkt schon, das war ein Schuss nach hinten. Das war nicht gut. War nicht schlau, was sie gemacht haben. Ja. Aber gut, wenn sie meinen, sie sind die Stärksten, dann lasse tun und wir werden uns dann morgen über ein anderes System freuen. Ja. Das ist das Schöne des freien Internets. Ja. Übrigens, keiner will's mehr und schon hast du verloren. Übrigens, war ein neues System. Oh, du weißt ja, ich bin ja Fan von der Pure Google Experience bei Android, Vanilla Android. Natürlich, on stock only. Genau, stock only. Oh, aber, ich habe jetzt tatsächlich eine UI entdeckt, die hätte ich gern. Und ich hoffe inständig, dass irgendeine Firma ein Handy herausbringt mit genau dieser UI. Ich weiß nicht genau, ob das jemals passieren wird, weil die Firma, die diese UI herstellt, die hat in Deutschland keinen Vertriebskanal und die hat auch in Deutschland keine Handys auf dem Markt. Ja, das kommt von der japanischen Docomo. Ja, und das Docomo, das war was anderes. Nein, das ist KDDI Infobar. Ja. Wie gesagt, leider keine Smartphones von KDDI bei uns. Schade. Aber vielleicht können die UI da lizenzieren. Infobar nennt sich die. Und ich habe einen Link zu einem Video und zum Artikel dran gesetzt. Das ist der Hammer. So sollte ein Smartphone sein. Fantastisch, ja. Also ich war echt begeistert. Ich meine, ich brauche jetzt hier gar nicht mehr großartig drauf rumzureden, wie toll das ist, ja. Schaut's euch am besten mal an. Es bringt sowieso nichts, wenn ich über das Aussehen von einer UI hier was erzähle. Du kannst es ja beschreiben. Oben links ist ja, genau. Es ist auf jeden Fall ist es modular aufgebaut. Der Screen besteht einfach nur aus einzelnen Buttons oder Widgets, wenn man so will, und sonst gar nichts. Ja, und das Fantastische daran ist eben, dass sich das alles selbst automatisch einordnet und man kann alles damit anordnen, so wie man das will, auch automatisch, wie gesagt, anordnen lassen. Da gibt es dann Uhren, Bilder, kann man es einfügen, Kalender, ein schöner Übungskalender mit kompletter Übersicht vom Monat und so weiter. Das alles ist dann schon in der UI mit drin und auch diese Untermenüs sind einfach schön gemacht. Schaut euch an, das Video. Bitte nicht verwechseln mit dieser Palette UI, ja, die von Docomo kommt. Das ist nicht die ich meine. Die ist in dem Artikel, ganz unten ist da ein Video drin. Das meine ich nicht. Ich habe das Video nochmal separat in unserem Begleittext verlinkt. Ja, genau. Ja, das ist also wirklich super. Das möchte ich haben, so eine UI. Fantastisch. Hoffentlich bringen die raus als separates Paket zum Runterladen, ja? Auch da wieder. 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, kein Problem, ich kaufe es. Sofort. Sofort, ich würde noch nicht mal die nächste Sekunde warten. Ja. Es gibt einfach Sachen, die muss man haben, ja. Und die muss man sehen. Ja. Zum Beispiel Wildkatzen im Pfälzer Wald. aber auch eben KTDI Infobar, ja, das muss man auch haben auf seinem Android-Handy. Meine Fresse, meine Fresse. Willst du das Ding jetzt nicht heiraten, oder? Die was meinst du jetzt, die Infobar? Ja, ja, klar. Ja, die nicht, nein. So wie der Kollege bei Giga des Samsung heiraten wollte fast, ne? Ja, genau. Die Kollegen bei Giga, genau, haben einen schönen Bericht gemacht, schönes Video. Haben wir jetzt gar nicht im Text drin verlinkt, aber auf giga.de könnt ihr es finden. Die haben das Samsung Galaxy S2 getestet. Und herrlich, der Kollege, der das dann getestet hat, er hat Steinextase geredet, ja, also, wow, sehr schön, sehr schön. Das du weißt ja, ich warte auf mein HTC Sensation. Ja, genau. Ja, du wartest auf dein HTC Sensation, ganz genau. Das ist das Telefon, das die Leute gewotet haben für dich. Ja? Ja, aber das ist auch das, was ich wollte ursprünglich. Und ja. Es gibt auch viel im Internet, deswegen bin ich da gar nicht drauf eingegangen mit Samsung versus HTC. ich muss sagen, beide Geräte haben ihre Vor- und Nachteile. Mhm. Und ich muss sagen, es hält sich insgesamt die Waage. Also ja. Es ist nicht so, dass jetzt eins jetzt gigantisch besser oder eins gigantisch schlechter wäre, sondern wie gesagt, die Vorteile des einen und die Nachteile des anderen und umgekehrt, die halten sich wirklich die Waage. Mhm. Es kommt halt darauf an, wo man seinen Schwerpunkt hat und also für mich ist zum Zeitpunkt heute, ich habe es ja noch nicht in der Hand gehabt, das HTC der Favorit. Okay. Kurz noch, AT&T ermöglicht jetzt endlich das Installieren von fremden Applikationen. Das war ja bisher gesperrt. Das waren übrigens die einzigen, die das gemacht haben. Man kann ja bei normalen Handys, bei normalen Android-Handys einstellen, dass man auch hier bei den Settings ein Häkchen setzt, dass man auch fremde Applikationen installieren kann. Ja, also nicht nur über die vom Market, sondern eben man legt eine APK auf die SD-Karte oder ins Handy, in den Handyspeicher und kann die dann von dort aus installieren. Mhm. Das war bisher gesperrt bei AT&T und das wird jetzt freigemacht. Also auch die letzte Bastion ist da jetzt gefallen, ja. Und damit ist auch dieses Thema endlich abgehakt von wegen, ja, aber nicht bei allen Android-Handys kann man freie Programme installieren. Doch, jetzt ja. Ja, die schießen sich ja mit sowas ins Aus. Also wenn ich von vornherein weiß, ich kann da nicht alles installieren, was ich will, ja, dann würde ich auch sagen, dann nehme ich einen anderen Anbieter. Also hallo, dreimal darfst du raten, als was die das verkauft haben. Als Sicherheitsvorteil. Ja, man kann keine schädlichen Apps aus Versehen irgendwie installieren, sondern nur Programme, die über den Market kommen. Ja, Quark. Also als allererstes möchte ich immer noch wählen, selbst wählen, was sicher ist und was nicht. Ich kriege ja auch kein Kondom aufgezwungen, also was soll das? Doch, ich muss selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und ich halte es für absoluten Blödsinn. Natürlich, also an alle, die jetzt zuhören, man sollte immer zweimal überlegen, von einer unbekannten Quelle Apps zu installieren. Oder. Aber die Entscheidung, die müsst ihr selber treffen. Oder ohne Kondom Sex zu haben, das soll man auch überlegen. Ja, das kommt drauf an. Also, ich meine, ne? Also wie groß die Familie werden soll. Ja, oder ob du Julian Assange bist. Ah, Entschuldigung jetzt. So, also. noch was Nettes passiert. Trillion ist jetzt kostenlos. Ja, fast kostenlos. Trillion Pro, der Dienst, der kostet was, monatlich nämlich. Ja. Aber die App ist jetzt frei verfügbar und die kann man auch nutzen, ohne dass man monatlich was zahlt. Aber wer halt alle Funktionen dann sehen will, der oder nutzen will, der muss eben dann monatlich eine ein Abo abschließen oder sowas und dann geht es. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Es gibt Leute, du magst ja Trillion auch sehr gern, die schwören auf Trillion. Die sind dann auch bereit, für Dienste zu zahlen, die eigentlich kostenlos sind. Aber ansonsten, ja, ich gebe mich zufrieden mit der normalen Instant-Messaging-Software, die es so eben gibt. Also Trillion funktioniert auch ohne, dass ich jetzt hier den Kram kaufe. Ja, du weißt ja, die haben... Ich kann mich kostenlos registrieren und kann Standard Messenger-Dienste wie ICQ, MSN und was es alles gibt. Genau. Entschuldigung, MSN heißt ja nicht mehr, es heißt ja jetzt Live, ne? Kann ich problemlos benutzen. Mhm. Ja, ich sag ja, man kann die App kostenlos benutzen. Es gibt halt jede Menge Sonderfunktionen, die aber nur mit dem Trillion Pro Account zu nutzen ist. Übrigens wurde da auch was geändert. Ich weiß nicht, ob deine Infos noch ganz auf dem neuesten Stand sind, weil vorher war es ja auch so, die App war kostenpflichtig. Jetzt ist die App eben kostenlos und dafür sind halt etliche Funktionen in dieses Pro und dieses Pro Account reingewandert, die man eben nur noch nutzen kann, wenn man den Pro Account hat. Ja, also wie viele Funktionen da jetzt geändert wurden. Das war aber schon immer so gewesen bei Trillion. Mhm. Also man kann bei Trillion schon eh und je eine kostenlose, also auch unter dem Betriebssystem, eine kostenlose oder halt eben eine Pro-Version benutzen. Ich war mal Pro-User, als ich über viele Dienste damals gechattet bin. Eine Aussage von dir war mal, ich hätte Erreichbarkeitsparanoia. weil ich so ziemlich jeden Dienst benutzt habe, den es gab. Super. Aber bei Trillion war das kein Thema, weil man konnte da alle auf einen Schlag sehen und konnte auch so, sogenannte Metakontakte bilden. Ja, aber ich weiß. Heute ist es nicht mehr so. Heute ist es wirklich nur noch Google Talk only. Ja, aber ich meine, dafür da gibt's ja auch andere Programme. Ich meine zum Beispiel auf dem Desktop gerade Pidgin, gibt's für jedes System mittlerweile. Das kann ja noch wesentlich mehr Protokolle als Trillion. Ja, natürlich. Das, was ich gesagt habe, also den Pro-User, das ist schon ein paar Jahre her. Und das ist kostenlos, Open Source und alles. Ne? So. Ja, schon klar. Ja. Okay, also Trillion, aber jetzt ist kostenlos die App und könnt ihr euch schon mal angucken, wenn ihr Trillion-Fans seid. GTA-Fans, die können sich schon ein neues Spiel freuen, das angekündigt wurde. 9 Millimeter heißt das. Könnt ihr euch schon richtig lebhaft vorstellen. Und bang, bang, bang. Ja? Hammer. Ich sag nur, GTA lässt grüßen, also es ist wirklich super Grafik. Ja, genau. Also verhältnismäßig. Es soll so eine Art GTA-Clone sein, ja, so, jetzt habe ich schon wieder was gesagt. Also es soll auf jeden Fall GTA-Spieler ansprechen. Ja. Und sieht auch sehr, sehr interessant aus, was man so zuerst jetzt mal gesehen hat. Ich habe es natürlich noch nicht live auf dem Gerät gesehen. Da muss ich natürlich mal abwarten, bis ich mir letztendlich meine binden kann, aber Link habe ich mal zugesetzt zu dem Artikel. Das dürft sicherlich einige freuen. Und stellt euch mal vor, so ein GTA-ähnliches Spiel, wo mal die 3D-Version von GTA, also nicht das GTA 2 oder so, ja, auf einem Android-Handy. Genial, ne? Das wäre doch was. Oh, ja, das warst du jetzt, gell? Tekra 3, oder? Das ist von dir. Tekra 3, ja, genau. Wir hatten mal das Riesengespräch über Chipsätze und Tekra. Und da haben wir ja gesagt, ja, Tekra, die sollen mal nicht so eine dicke, so einen dicken Nvidia. Arm machen. Nvidia. Weil es gibt auch andere gute Chipsätze und bin ich auch nach wie vor der Meinung. Aber trotzdem sollte man erwähnen, dass die momentan kräftig am Investieren und Entwickeln sind. Also die stecken da richtig dicke Geld rein. Und am Himmel sind einige CPUs von denen, wo durchaus hochinteressant sind. Unter anderem ein, ihr würdet es nicht glauben, Tegra 3 Chipsatz. Oh, ehrlich? Oder einen Tegra 2 3D Chipsatz. Oh. Mit recht interessanten Daten, die wirklich, also wenn die das so bringen, wie sie es hier versprechen, dann bin ich mal gespannt. Mit 13.800 MIPS werden hier versprochen. Hm. Ja, dreifach beschleunigt gegenüber dem T2. Und jetzt kommt der Hammer. Was heißt der Hammer? Soll die Geräte Blu-ray-fähig machen. Jetzt kann man natürlich, danke für diese Reaktion, jetzt ist mir eben mein Ohr geplatzt und wahrscheinlich auch jedem anderen Zuhörer. Entschuldigung. Das hat nämlich ganz schön geknallt. Ja, durchaus. Warum? Also ganz uninteressant ist es nicht. Es gibt ja Leute, die inzwischen Geräte auch am Fernseher anschließen und als Abspielgeräte verwenden. Von Blu-ray. Und mit einem externen Blu-ray-Gerät oder mit sogenannten oder Blu-ray-ähnlichen Dateien. Über ein Android. Ist es durchaus nicht ganz uninteressant. Ja, wie willst du einen Blu-ray-Player? Also im Moment geht es noch nicht. Ja. Im Moment geht es noch nicht, aber... Bitte? Wenn ich allein schon die Aussage von Nvidia, ja, Blu-ray-fähig macht das Gerät. Ja, soll ich dann die Blu-ray-Disc in mein Handy reinkloppen? Soll ich die falten und dann hinten in den Akkuschacht legen oder was? Das ist doch nur reine Propaganda wieder, ja. Blu-ray, ja. Blu-ray ist ein sticknormales H264 MPEG-Format, ja. Und sonst gar nichts. Und das kann jedes Handy bereits heute schon, jedes Android-Handy. Die 1080p Auflösung, auch das kann die aktuellen Android-Geräte. Also Leute, es ist ganz klar, auch ohne Nvidia 3 Chipsatz kann euer Handy auch Blu-ray abspielen. So, darf ich jetzt mal weiter eingreifen? Also ganz so hundertprozentig muss ich dir leider nicht recht geben, weil du brauchst eine höhere Leistung aus folgendem Grund. Blu-ray ist extrem hoch verschlüsselt. Und dafür braucht man nämlich diese extrem hohe Leistung. Naja. Weil also, du musst nämlich erstmal verschlüsseln und diese ganzen Kopierschutzmechanismen erstmal abarbeiten, um abspielen zu können. Ja. Und das braucht natürlich einen Haufen Power. Das kann man dann auch mit einem Hardware Decoder dann machen, das ist ja kein Problem. Ein Hardware-GPU, das ist sag ich ja. Also sorry, das ist Sinn macht oder Marketing. Nicht, soll, glaube ich, jeder sein eigenes Bild machen. Auf jeden Fall, Tegra 3 ist am Himmel. Im vierten Quartal soll was kommen. Und ich denke, dann werden wir uns das Ding nochmal angucken und ein neues Urteil abgeben. Wenn die das in der Werbung drin haben, dass das mal ein Handy Blu-ray-fähig macht, dann will ich mir es nicht angucken. Das steht fest, ja. Also das ist ja wohl das allerletzte Ja, also das ist ja echt mal wieder... Ich hätte mir den Artikel vorher schon durchlesen. Aber ich habe noch was anderes interessant für die Leute, die... Ich gehe jetzt ein anderes Thema. Sonst fangen wir an zu streiten, das ist nicht schön. Wir fangen nicht an zu streiten, ich sage nur, dass das scheiße ist. Sorry, tut mir leid, dass ich das mal knallhart sage. Das ist Propagandamist, ja. Also ehrlich, du. Das ist HTC natürlich. Sensation. Werfe ich jetzt sofort eben auf einen Schlag ein. Ja, also Vodafone hat jetzt ganz offiziell... Im Vertrieb. Man kann das Gerät also bei denen ganz offiziell erwerben. Ich habe es nicht getan, weil ich möchte kein gebrandetes Gerät. Ich möchte ein freies Gerät haben. Deswegen warte ich jetzt halt noch diese 4 Wochen, jetzt sind es ja keine 4 Wochen mehr, sind ja weniger, aber Vodafone hat ja einen Exklusivvertrag von HTC bekommen über 4 Wochen. Ja. Wenn diese rum sind und dann wird das Gerät frei erhältlich sein und dann hoffentlich ungebrandet. Jo. Und vor allen Dingen gehen Gerüchte rum, dass Vodafone wohl jetzt das erste richtige Smartphone anbieten soll, nämlich das Gerät hier, welches sogar einen SIM-Lock hat. Hä? Das heißt, man würde dann nur noch ausschließlich Vodafone-Karten mit benutzen können. Oi, oi, oi, oi, oi. Ob dieses Gerücht wirklich stimmt, halte ich momentan noch für vage. Die Quellen sind ziemlich vage. Deswegen möchte ich mal abwarten, aber... Ich möchte einfach kein Branding drin haben, für die Leute, die nicht wissen, was ein Branding ist. Da hat man halt eben Vodafone-Button, verschiedene Funktionen sind deaktiviert und das Gerät ist auf Vodafone alles schon voreingestellt. Das ist Branding. Was mich dabei stört, sind halt eben die fest installierten Programme, die ich nicht haben will. Ja, das ist immer das Problem, ja. Und wenn jemand, genau, das ist wirklich ein Problem. Und wenn jemand Interesse hat daran, das Gerät kostet den regulären Preis, wenn man es ohne Vertrag kaufen möchte, nämlich 599 €. Das ist, glaube ich, auch so der allgemein offizielle Preis, auch wenn Amazon momentan 600 € zerquetschte drinstehen hat. Oder halt mit Vertrag ab 99 €. Das müsst ihr dann wissen, was für einen Vertrag ihr dann haben wollt oder nicht. Mhm. Ich finde es ein bisschen teuer. Okay. Also, wenn man den Vertrag rechnet. Ich lese gerade mal, ich habe nämlich gerade mal gesucht, ich wollte wissen, ob das HTC Sensation auch an NFC... Hat er nicht. Ja. Das HTC Sensation hat in dieser Ausführung noch keins. HTC plant allerdings eine zweite Modellreihe mit. Genau, das wollte ich gerade eben sagen. Da soll ein verbessertes HTC Sensation kommen, demnächst übrigens mit NFC. Ja, da lässt sich jetzt natürlich drüber streiten, ob ich meine Zuhörer, die eigentlich mitgevotet haben, so lange warten lassen kann. Mhm. Weil die möchten natürlich einen ausführlichen Test dann über das Gerät hören. Mhm. Aber da, ja, da müssen wir mal gucken. Wenn Zahlen da sind, wenn ich jetzt nur 4 Wochen länger warten muss, ist es keine Frage, aber ich denke, das wird nicht reichen. Okay. Ich bin auch mal gespannt, das Sensation, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken auch, ne? Im Laden da, ne, würde ich mal hingehen, wird man mal. Ja, da brauchst du ja nicht einen Laden, wenn ich es habe und dann kannst du. Nein, ach ja, nein, ich werd das vorher schon mehr angucken. Bis du das hast, ja, es ist ja schon wieder, veraltet. Ich guck mir das mal an. Es ist so langsam, rückt es immer näher und ich freue mich schon tierisch drauf. Aber ich, wie gesagt, ich nehme kein gebrandetes. Ja, ist auch richtig so. Mal gucken, wie gesagt, was wie das ist. Also ich habe jetzt bei Bekannten habe ich gesehen, die sind sehr, sehr zufrieden mit ihrem HTC Desire Z. Und gut, für viele Leute scheint diese Sense-Oberfläche kein Problem zu sein. Und das soll ja auch, glaube ich, eine neue HTC Sense 3.0 Oberfläche haben, wenn ich das richtig weiß. Das Sensation, oder? Hat es schon die 3.0? Das hat 3.0, ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, ich glaube, es hat's. Und naja, dann schaue ich mal an. Es scheint ein gutes Gerät zu werden, falls nicht zusammen im Bundle mit dem Blu-ray-Player angeboten wird. Ja, dann wärst du nicht übel. Ja, du weißt ja, es gibt ja auch Never-Ending-Stories. Ja, ja, genau. Eine große Never-Ending-Story habe ich hier mit dem Thema, nämlich Angry Birds Rio hat mal wieder ein Update bekommen. Es hat nichts mit mir zu tun übrigens. Ja, ich streite jegliche Beteiligung an Angry Birds ab. Ja. Absolut. nicht. Du bist nämlich ein Angry Birds Fan, das weiß ich. Du zockst das immer ohne Ende. Ja, yep, so ist es. Naja, auf jeden Fall gibt's ein Beach Volley Update. Ja. Und mit ein bisschen schönem neuen Design. Also es gibt so 30 neue Levels, die, ja, so ein bisschen Strandfeeling rüberbringen. Mhm. Also die Angry Birds Fans werden sich super freuen und ich weiß gar nicht, die träumen wahrscheinlich nachts schon davon, weil so langsam, sag ich dir, wird's langweilig. Also schon wieder ein Update, schon wieder eine Veränderung, schon wieder eigentlich dasselbe Spiel, nur mit anderer Grafik. Mhm. Na gut. Leute, macht bitte ein bisschen was anderes draus, vielleicht vom Spielprinzip her, und dann wird's wieder interessant. Es ist ein super Spiel, eins der besten überhaupt, aber immer dieses neue Leier, so Rambo 28, also ne, bitte eine innovative Veränderung demnächst. Ja. Naja. Was haben wir noch? Ja, Google Movie Rental haben wir schon mal gesprochen. Moment, ganz kurz mit dem Angry Birds Rio. Ja. Ja. Also, es gab ja Angry Birds auch für den Chrome-Browser jetzt, ja. Ja. Aber die Synchronisation ist da noch nicht mal bei der neuen Google Chrome Browser Version noch nicht mal angeboten. Und ich dachte, das wollen die jetzt da machen. Ja, das haben sie groß angepriesen, ja. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Naja, super. Aber gut, ich meine, man kann natürlich auch hingehen, wenn man unbedingt Synchronisation haben möchte, lädt man sich den Firefox 4.0 runter, installiert sich die Firefox-App und kann dann ein bisschen Lesezeichen synchronisieren und das für 13 Megabyte Speicher und einem System und einem Browser, der so langsam ist, dass sogar meine Oma schneller das als Ausdruck hinbringen könnte. Also gut. Leute, ich war eigentlich schon immer ein schöner Firefox-Fan, aber Leute von Mozilla, bitte. Jetzt wird's aber wirklich lächerlich. Es ist ein bisschen schneller geworden jetzt mit der 5 Beta. Aber erstens, auf einem Telefon eine Applikation von 13 Megabyte anzubieten, wo manche Telefone gerade mal 128 Speicher haben, das ist schon lächerlich. Macht das Ding ein bisschen schlanker, sagen wir mal so die Hälfte, macht das Ding ein bisschen schneller und dann, ja, dann wird's vielleicht auch für viele interessanter. Guckt euch die Berichte an. Viele sind total abgenervt davon. Hm. Ich würde mich auch freuen über eine etwas schlankere Version, die ähnliche Funktionen hat. Das muss auch nicht alles sein. Ich brauche nicht unbedingt irgendeine App, die oder ein ja ein App jetzt nicht für Android, sondern ein App für Firefox. Mhm. Bloß, dass ich dann irgendwelche bunten Bilder mitladen kann oder so ein Schwachsinn. Das kostet bloß unnötig Energie. Für ein Handy ist es Quatsch. Mhm. Sag ich jetzt mal ganz frech. Ich meine, die Zuhörer können natürlich ihre eigene Meinung machen. Also, ich muss schon sagen, dass mit diesem Firefox, ich war ja von Anfang an skeptisch, ja. Dieses Modularprinzip ist ja zwar ganz gut, aber ja, wenn schon die Grundversion schon so groß ist, ja, ich versteh's dann nicht mehr ganz. Also 13 Megabyte darf man nicht vergessen, das ist nur der Anfang. Ja, ja, das ist 13 Megabyte ist nur genau. Das Grundpaket. Wenn das installiert ist, hat es schon mal 16 oder 18 ja, MB. Selbst einen Quit-Button muss man nachinstallieren, ja. Um den Firefox eben mit einem Quit zu beenden, braucht man zwar nicht unbedingt beim Android, aber trotzdem. Ja, selbst das muss man nachinstallieren, hallo. Was ist los? Ich meine, Optimierung von Code heißt ja nicht, man nimmt die Funktionen, die grundlegenden Funktionen raus und macht die zum Nachladen, damit man dann einen Browser hat, der vielleicht dann weniger Speicher scheinbar hat, wobei 13 Megabyte, das ist weit über der Schmerzgrenze. Ja. Für einen Browser, für etwas, was eigentlich ein Betriebssystemteil sein sollte. Ja. Und naja, gut, okay. Nehmt den an Stock-Browser, damit ist man eigentlich am zufriedensten. Und wenn genau. Man wirklich unbedingt Tab-Browsing haben möchte, dann nehmt doch bitte den, wie heißt er denn? Jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Ach Gott, wie furchtbar. Dolphin? Den Dolphin, genau, den Dolphin HD, der ist momentan nach dem Stock-Browser eigentlich der Beste. Hm. Also Stock heißt original ausgelieferter Browser von Android. Meinung. Ja, okay. Jo, so sieht es aus. Moment. Ganz kurz. Moment. Audible. Ach, Audible. Oh, ja. Jetzt hätte ich erst was ganz Wichtiges fast vergessen. Ja. Und zwar habe ich einen kleinen Test gemacht. Wir hatten ja letzte Woche die App von Audible im Test. Und Audible ist ja ein Lieferant oder ein Online-Anbieter für Hörbücher. Also für Leute, die zu faul sind, ein Buch aufzuklappen, die wollen sich lieber vorlesen lassen, so wie ich. Oder beim Autofahren ein bisschen hören. Und da ja jetzt eine App für Android-Geräte existiert, habe ich mich jetzt dann doch mal dazu gewunden, Audible mal im Augenschein zu nehmen und möchte euch meine Erfahrung mal so ein bisschen mitteilen. Also als allererstes, die Auswahl an Hörbüchern ist wirklich gut. Die haben sehr, sehr viel, sehr interessante Bücher, haben Exklusivbücher, wo tatsächlich, ja, ich sag mal, interessante Leute gebucht worden sind, um das einzuspielen. Mhm. Recht gut vorgelesene Sachen, unter anderem auch so Sachen wie Es, wo dann wirklich hammermäßig über 52 Stunden geht oder so. Gut, das habe ich jetzt nicht gekauft, das wäre dann auch ein bisschen zu heftig. Aber die gehen wirklich an was ran und sind kräftig dabei, Exklusivtitel auch weiter zu fördern. Gehören übrigens, das wusste ich gar nicht, oder es sind irgendwie vertochtert mit Amazon. Amazon hat da die Finger mit drin. Mhm. Und dementsprechend muss ich sagen, Service ist auch ausgezeichnet. Also ich hatte ein-, zweimal mit denen einfach Kontakt, um ein paar Fragen beantwortet zu bekommen. Und die Leute waren sehr, sehr freundlich und vor allen Dingen, sie haben richtig Ahnung gehabt. Nachteil in Anführungszeichen, ich meine, heute schützt sich ja jeder, aber die Software ist DRM, Digital Right Management. Okay. Die Möglichkeiten allerdings sind relativ flexibel, also man kann bis zu 3 mobile Geräte aktivieren. Mobile Geräte können Android-Geräte sein, können aber auch ein MP3-Spieler sein, die dieses Format unterstützen. Da gibt es da im Moment... Da ist aber das Problem, ja. Ja, das Unterstützen, genau. Da gibt es zwar schon eine große Palette, aber halt eben nicht jedes Gerät, genau. Was traurig ist. Als Android-Besitzer hat man Glück. Man kann ja einfach die App runterladen und kann dann dort die gekauften Titel downloaden. Übrigens bleiben die erhalten. Also man kann die, solange man Kunde ist, bei denen immer wieder downloaden. Unter den Apps kann man die direkt abspielen, also selbst beim Runterladen kann man schon während dem Runterladen auch starten und im Stream dann hören schon. Mhm. In einer, muss ich sagen, erstaunlichen Qualität, also die wird eingeteilt einmal in eine Qualität 3 und Qualität 4. 3 ist relativ schlecht. Das ist halt wirklich ganz sparsam, ganz schlecht kodiert, aber halt für die Leute, die Geräte haben, ja, der älteren Generation und nicht so viel Bandbreite haben oder sonst was, auf jeden Fall ist es nicht unbedingt so der Standard. Dann die Qualität 4. 4 ist 128 Kilobit. Das ist auch die Qualität, die auf die Android-Geräte runtergeladen wird und die ist erstaunlich gut. Also man glaubt es nicht, also ein Buch über 12 Stunden ist in zwei Teilen eingeteilt und wenn man 6 Stunden runterlädt, hat es so um die 100 MB. Mhm. Also erstaunlich wenig für die Qualität, die dann rauskommt. Also ist wirklich sehr gut. Ja. Da, dann gibt es noch die Qualität AAX beziehungsweise AAX Plus. Und die wird dazu verwendet, um das entsprechende Buch einmal auf CD brennen zu können. Ihr habt schon richtig gehört, man kann es nur einmal einen Satz brennen. Man hat immer eine Lizenz für einen Satz. Ich wiederhole es nochmal. Und jetzt kommt der Oberhammer. Und das ist der absolute Kritikpunkt. Da bin ich richtig böse geworden. Man kann diese Dateien ausschließlich über iTunes brennen. Das heißt, man muss iTunes muss man installieren, um einen Satz CDs erstellen zu können. Ja, also können wir das schon mal abhaken. Eine kleine Ausnahme gibt's schon. Also man kann in der Qualität 4, die ja, naja, nicht so gut ist, die ist dann schon ein bisschen dumpfer, kann man auch über Nero 7 oder 8 brennen. Mhm. Allerdings, ich hatte zum Beispiel ein Problem, ich hatte Rohlinge verwendet, die mein Abspielgerät im Fahrzeug nicht richtig gelesen hat und habe den Service angerufen und die haben mir sofort eine Ersatzlizenz ausgestellt, mhm, ohne viel Gemecker. Also okay, die sind wirklich, das muss man auch fair hier sagen, sehr, sehr kundenorientiert. Grundsätzlich, wie gesagt, drei Geräte ist ausreichend. Man kann auch hingehen, kann sagen, okay, ich deaktiviere ein Gerät und aktiviere ein anderes. Ich meine, das werde ich ja demnächst haben. Ich muss ja meinen Motorola deaktivieren und dann halt mein neues HTC Sensation aktivieren. Aber auch das ist begrenzt. Mhm. Also man kann jetzt nicht jeden Tag ein Gerät deaktivieren und neu aktivieren, sondern irgendwann macht das Ding auch zu und dann muss man anrufen. Dann werden die zwar auch eingreifen, aber die wollen dann halt verhindern, dass hier dann Schmufu getrieben wird und haben natürlich Angst, dass, ja. Aber ein kleiner Tipp, so wie ich es gemacht habe, wenn man Angst hat, dass ein Satz nicht reicht, dann macht man sich halt eben diesen Satz CDs und rippt sie dann gleich wieder runter als Image und dann hat man auch eine kleine Sicherheitskopie, weil die ist eben, oder die gebrannte CD ist nicht geschützt, die kann man duplizieren. Also ich habe ja auch mal früher Erfahrung gemacht mit Audible. Da gab es sowas wie Android oder interessante Smartphones außer Windows 2003 noch nichts. Und ja, was soll ich sagen? Audible hat ein super gutes Angebot, aber das DRM ist wirklich ein absoluter Showstopper. Ich hatte damals eine Hoffnung, dass die das vielleicht einstellen, ja, und dann das in normalem Standard MP3-Format anbieten, vor allem nachdem eben jetzt auch Musik ja im ganz normalen DRM-freien MP3-Format zu haben sind. Aber leider ist es bis zum heutigen Tag nicht so und deswegen ist man natürlich auf Player angewiesen, das ist dieses .aa-Format, dieses spezielle Audible-Format auch tatsächlich können. Es sind einige Geräte, ja, aber eben nicht alle und vor allem eben keine Geräte, die zum Beispiel auf Linux basieren. Android ist da eben eine Ausnahme jetzt. Endlich gibt es diese Android-Geschichten. Ja. Somit kann man natürlich sagen, gut, ich könnte jetzt das Audible auch zumindest mal auf den mobilen Geräten nutzen, aber auf dem Desktop nicht. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Problem, wie gesagt, unter Linux. Es ist auch ein Problem, wie du jetzt eben gesagt hast, das mit iTunes, ja. Mal ganz von abgesehen, dass ich eben iTunes auf Linux nicht installieren kann. Das würde ich, sagen wir mal, das wäre wahrscheinlich das letzte Programm, das ich auf meinem Rechner installieren will. Ich will ja danach noch ein funktionierendes Gerät haben. Also ich muss sagen, nee, das ist natürlich jetzt ganz, ganz böse. Und das ist das, was mich davon abhält. Die App habe ich mir auch angeguckt, scheint sehr, sehr gut zu sein. Allerdings ist sehr gut, auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Probleme, mich mit meinem Account einzuloggen übrigens. Weiß nicht warum, keine Ahnung. Ja, es macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Ich habe mir so Muster runtergeladen und so, ja, kann man ja so in Demo-Modus kann man die App übrigens testen, wenn ihr das wollt, könnt ihr euch das mal angucken. Da gibt es einen Demo-Modus in dieser App, wo man auch so Hörproben herunterladen kann, ein paar. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das ist. Sehr schön, gefällt mir. Ja, aber ja, das DRM ist wirklich so dieser Showstopper. Also ich muss sagen, es gibt schlimmere DRM-Systeme, muss man ganz klar sagen, wo man dann wirklich gar nichts darf. Also sofern Gut, ist also schon ich richtig. Bin im Moment nicht unzufrieden. Also ich kann damit zur Zeit auf jeden Fall leben. Wie es morgen aussieht, kann ich noch nicht sagen. Naja. Gut, kommen wir zur App der Woche, weil mir rennt auch die Zeit weg. Du wieder was vor. Ja, natürlich. Und zwar habe ich Tapfish. Jetzt denkst du wahrscheinlich Tapfish, genau. Jetzt denkst du, was ist Tapfish oder hast du schon gesehen? Ja, kenn ich. Also Tapfish ist ein kleines Aquarium, ist wunderschön auf dem Tablet auch. Und in diesem Aquarium kann man Fische züchten, muss ab und zu mal die Scheiben sauber machen, kann diese gezüchteten Fische auch verkaufen, kann dann wieder Fischeier kaufen, kann dann verschiedene Fische miteinander kreuzen und. Also wie so ein kleines Tamagotchi-Aquarium im Gerät. Ich kann nur sagen, es ist nicht sehr klein. Also das muss man hier ganz klar erwähnen. Also es hat ein paar MB. Kann man das Aquarium auch kaputt machen? Das weiß ich nicht, ich habe es nicht probiert. So aber Scheibe einschlagen. Im Sinne der Firma Schimpanztech kannst du ja mit einer schwarzen Folie überkleben und dann ist es kaputt. Ja. Nein, also es hat 7,7 MB, das ist sehr viel, das weiß ich. Mhm. Auf dem Tablet sicherlich mal zum Anzocken interessant. Mhm. Also macht's mal, ich finde es sehr schön. Ich bin kräftig dabei, momentan meine Fische zu ziehen. Mhm. Ah, was man auch machen kann, man kann Fische auch kreuzen. Ja, das hast du gesagt. Ja, da habe ich das schon? Da habe ich eben fast einen Lachkrampf bekommen, wo ich das gehört habe. Ja, im Moment kreuze ich gerade irgend so einen Süßwasserfisch mit dem Nemo. Also mal gucken, was da rauskommt, weil das dauert 3 Tage. Also das ist nämlich auch so was, das ist so ein Spiel, was einem dann immer wieder ans Tablet ranzieht, weil man muss ja auch die Fische füttern und so weiter. Wahnsinnig. Wie gesagt, wie so ein kleines Tamagotchi. Ja, ich werde wahnsinnig. Einmal ausprobieren oder halt auf dem Handy, da kann man dann zwischendurch mal seine Fische füttern. Mit dem HTC Sensation ist es bestimmt kein Problem, weil da hat man Speicher, ist auch schnell genug und das Display ist auch groß genug, um damit ein bisschen rumzufummeln. Ja. Was hast du denn Schönes? Jo, ich habe eine nicht ganz unumstrittene App, weil die scheint nicht bei allen Geräten so gut zu funktionieren. Ja. Aber bei mir hat auf dem Tablet hat die jetzt einwandfrei funktioniert, auf dem Samsung Galaxy Tab. Und sieht ganz gut aus, skaliert schön hoch. Und es nennt sich Tiki-Golf 3D. Das ist ein Fantasie-Golf, ja, Fantasie-Mini-Golf. Ja. Also es ist jetzt keine Golf-Simulation, vielleicht scheint das auch einige Leute zu stören. Es kommt nicht an die Qualität von einem Punkia ran. Also Punkia ist auch so ein Online-Golfspiel. Aber Tiki Golf 3D ist wirklich schön, sieht gut aus, ist innovativ, die Grafik ist in Ordnung, der Sound ebenfalls, kann man lassen. Und es macht aber tierisch Spaß. Ja. Das Gameplay ist relativ schnell. Die Bedienung ist zwar erstmal staunt man, ja, keine komplizierten Einstellungen, sondern man dreht sich einfach in die Richtung mit dem Finger, ja, in die man schlagen will und dann tippt man kurz drauf, dann kriegt so ein Powermeter hoch und wenn man die entsprechende Stärke erreicht hat, drückt man nochmal drauf und zack, dann wird in der entsprechenden Stärke geschlagen und es ist so, eben wie nicht wie beim normalen Spiel, dass es einfach nur mit möglichst wenig Schlägen der Ball ins Loch muss, sondern man muss zusätzlich auch oftmals noch Sachen einsammeln, wie zum Beispiel Ananas, die rumliegt, ja, muss der Ball drüber rollen, bevor man erst dann den Ball versenken darf. Und dann auch manchmal eine gewisse Anzahl, man muss eventuell andere Wege gehen, um etwas zu erreichen und nicht den direkten Weg. Und das ist, ja, schöne Verbindung zwischen einem, ja, sagen wir mal, Knobelspiel und einem klassischen Minigolf. Ganz in Ordnung finde ich das. Deswegen ist es meine App der Woche, die auch dann verlinkt ist. Ja, dann mal viel Spaß. Die Grafik ist übrigens gar nicht mal so spartanisch, wie du das hier erwähnst. Die ist meines Erachtens für ein Handy Hammer. Ja, ich sag ja, es sieht ziemlich gut. Also ja, sieht ganz gut aus. Ich habe es jetzt deswegen gesagt, weil es... Aber satte 9 MB hat das Ding. Ja, ja, ja. Das ist schon etwas größer. Aber ja, ich sag's deswegen so, weil die Farben halt doch ziemlich knallig sind. Also die Grafik selbst ist gut, ja, für ein Handy, Wahnsinn. Aber die Farben sind dermaßen knallig. Ich weiß nicht, was der Entwickler für ein Gerät benutzt, aber das scheint ein ziemlich blasses Display zu haben. Da kriegt man echt einen Farbflash teilweise. Deswegen habe ich die Grafik jetzt nicht so in den Himmel gelobt. Naja. Naja, dann, ja. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende. Viel Spaß beim Spielen. Ja, dann sind wir am Ende vom ersten montäglichen Uncast. Ja. Montäglichen? Montäglichen, was ein Wort. Ja. Ja, ja, genau. Also Leute, wenn ihr Anregungen habt oder Fragen zu der Sendung, könnt ihr uns erreichen bei Twitter unter @androidcast. Bei Facebook unter Uncast Page, alles zusammengeschrieben, und per E-Mail uncast@thenetcasts.com. Immer die Mehrzahl beachten. Und da findet ihr auch die ganzen Beschreibungen und Links zu dem Podcast, nämlich bei thenetcasts.com. Uncast.thenetcasts.com. Ja, seht ihr es nicht? Ja, und damit sage ich dann tschüss. Und habt eine schöne Woche. Ciao. Ja, wünsche euch auch eine schöne Woche und viel Spaß beim Verändern und Sichern eures Handys. Schwarze Kugel gibt es übrigens bei mir für 8.623,25 Euro.